Fit in Deutsch 1. Hören. Teil 2. Schritt für Schritt. Endlich Ferien. Weißt du schon, was du im August machst? Ich fliege mit meinen Eltern nach London. Ui, das ist ja toll. London ist echt klasse. Warst du schon mal dort? Ja, vor 2 Jahren. Leider war es ziemlich kalt. Das war im Dezember. Ich hoffe, wir haben gutes Wetter. Das hoffe ich auch. Schreibst du mir eine Postkarte?